1 Hörspiel am Feiertag. Wir präsentieren Ihnen heute den zweiten Teil von Josef Roths »Die Kapuzinergruft«. Josef Roth, der als einer der wichtigsten deutschsprachigen Erzähler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gilt, lebte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Jahr 1938 im Exil. Fern der Heimat war aus dem Sozialisten Roth ein glühender Monarchist geworden, was in seinem Roman »Die Kapuzinergruft« hörbar wird. Josef Roth schmiedete mit Otto von Habsburg Pläne und reiste in dessen Auftrag im Februar 1938 nach Wien. Er sollte den Bundeskanzler Kurt Schuschnigg davon überzeugen, zugunsten Otto von Habsburgs abzudanken. Kurt Schuschnigg empfängt ihn nicht. Josef Roth verlässt Wien gerade noch rechtzeitig, 3 Tage vor dem sogenannten Anschluss. Hauptfigur in »Die Kapuzinergruft« ist Franz Ferdinand Trotter. Er kehrt nach dem Ersten Weltkrieg nach Wien zurück, findet sich in der neuen Zeit nicht zurecht und trauert der untergegangenen Habsburger Monarchie nach. Hören Sie nun den zweiten Teil der Hörspielfassung von Josef Roths »Die Kapuzinergruft«. Die Kapuzinergruft. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Nach einem Roman von Josef Roth. 2. Teil. Am Weihnachtsabend des Jahres 1918 kehrte ich heim. 11 zeigte die Uhr am Westbahnhof. Durch die Maria-Hilfer-Straße ging ich. Ein körniger Regen, missratener Schnee und kümmerlicher Bruder des Hagels fiel in schrägen Strichen vom missgünstigen Himmel. Ich dachte an den alten Traum meines Vaters, den von einer dreifältigen Monarchie, und dass er mich dazu bestimmt hatte, einmal seinen Traum wirklich zu machen. Mein Vater lag begraben auf dem Hietzinger Friedhof und der Kaiser Franz Josef, dessen treuer Deserteur er gewesen war, in der Kapuzinergruft. Ich machte einen Umweg. Ich ging an der Kapuzinergruft vorbei. Ich zog die Kappe. Dann ging ich weiter dem väterlichen Haus zu. Ich läutete. Unsere alte Portiersfrau öffnete das Tor. Frau Fanny. Man erwartet Sie. Wir erwarten Sie, junger Herr. Nächtelang schlafen wir beide nicht, die gnädige Frau oben auch nicht. Ich nahm 2 Stufen auf einmal. Meine Mutter stand neben ihrem alten Lehnstuhl, in ihrem hochgeschlossenen schwarzen Kleid, die silbernen Haare hoch aus der Stirn gekämmt. Sie rührte sich nicht. Sie erwartete mich. Sie blickte mich lange an. Dann geschah etwas Unwahrscheinliches, mir Unfassbares, fast Überirdisches. Meine Mutter hob meine Hand, bückte sich ein wenig und küsste sie 2-mal. Ich zog schnell und verlegen den Mantel aus. Den Rock auch, er ist ja nass. Ich legte auch die Bluse ab. Meine Mutter bemerkte, dass mein rechter Hemdsärmel einen langen Riss hatte. Zieh das Hemd aus, ich will es flicken. Ich sprach nichts, ich sah nur meine Mutter an und aß und trank, was sie für mich vorbereitet hatte. Sie setzte sich ans Klavier. Meine Mutter legte die lieben alten weißen Hände auf die Tasten. Ich lehnte neben ihr. Ihre Finger glitten über die Tasten hin, aber aus dem Instrument kam kein Ton. Es war verstummt, einfach gestorben. Es war gespenstisch. Neugierig hob ich den Klavierdeckel hoch. Das Instrument war hohl. Die Saiten fehlten. Es ist ja leer. Mutter. Ich hatte es ganz vergessen. Ein paar Tage nach deiner Abreise hatte ich einen seltsamen Einfall. Ich wollte mich zwingen, nicht zu spielen. Ich habe die Saiten entfernen lassen. Ich weiß nicht, was mir damals durch den Kopf gegangen ist. Ich weiß wirklich nicht mehr. Es war eine Sinnesverwirrung, vielleicht sogar eine Geistesstörung. Ich habe mich jetzt erst erinnert. Ich fiel der alten Frau um den Hals. Sie streichelte meinen Kopf. Du hast ja so viel Kohlenruß in den Haaren. Geh und wasche dich. Vor dem Schlafengehen, ich will noch nicht schlafen gehen. Lass mich noch etwas hier, Mama. Ich habe beim Aufräumen deine Zigaretten gefunden. 2 Schachteln ägyptische, die du immer geraucht hast. Ich habe sie in feuchte Löschblätter gepackt. Sie sind noch ganz frisch. Willst du rauchen? Sie liegen am Fenster. Ja, das waren die alten 100 Packungen. Auf dem Deckel der einen stand von meiner Schrift, gerade noch zu entziffern, der Name Friedel Reichner, Hohenstaufengasse. Es war der Name einer hübschen Trafikantin, bei der ich offenbar diese Zigaretten gekauft hatte. Wer ist es? Ein nettes Mädchen, Mama. Ich habe sie nie wieder aufgesucht. Jetzt bist du zu alt geworden, um Trafikantinnen zu verführen. Außerdem gibt's diese Zigaretten gar nicht mehr. Hast viel gelitten, Bub? Nicht viel, Mutter. Hast dich nach deiner Elisabeth gesehen? Nein, Mama. Liebst sie noch? Es ist zu weit, Mama. Du fragst gar nicht nach ihr. Ich hab's eben tun wollen. Ich hab sie selten gesehen. Deinen Schwiegervater häufiger. Vor 2 Monaten war er zuletzt hier. Sehr betrübt. Dennoch voller Hoffnung. Der Krieg hat ihm Geld gebracht. Dass du gefangen bist, haben sie gewusst. Ich glaube, sie hätten es vorgezogen, dich in der Gefallenenliste zu sehen oder unter den Vermissten. Elisabeth... Ich kann mir's denken. Nein, du kannst dir's nicht denken. Rate, was aus ihr geworden ist. Eine Tänzerin? Nein. Eine Kunstgewerblerin. Weißt du, was das ist? Sie zeichnet oder vielleicht schnitzt sie gar verrückte Halsketten und Ringe, so moderne Dinger, weißt du, mit Ecken und Agraffen aus Fichtenholz. Ich glaube auch, dass sie Teppiche aus Stroh flechten kann. Wie sie hier zuletzt war, hat sie mir einen Vortrag gehalten, wie ein Professor, über afrikanische Kunst, glaube ich. Einmal gar hat sie mir, ohne um Erlaubnis zu fragen, eine Freundin mitgebracht. Es war ein Weibsbild mit kurzen Haaren. Ist das alles so schlimm? Schlimmer noch, Bub. Wenn man anfängt, aus wertlosem Zeug etwas zu machen, was wie wertvoll aussieht, wo soll das hinführen? Die Afrikaner tragen Muscheln, das ist immer noch was anderes. Wenn man schwindelt, gut. Aber diese Leute machen noch aus dem Schwindel einen Verdienst, Bub. Verstehst du das? Man wird mir nicht einreden, dass Baumwolle Leinen ist. Und dass man Lorbeerkränze aus Tannenzapfen macht. Hätte dir eine Tänzerin besser gefallen? Gewiss, Bub. Ich möchte keine Tänzerin zur Tochter haben. Aber eine Tänzerin ist ehrlich. Auch noch lockere Sitten sind deutlich. Es ist kein Betrug. Es ist kein Schwindel. Mit einer Tänzerin hat deinesgleichen ein Verhältnis. Meinetwegen. Aber das Kunstgewerbe will ja verheiratet sein. Verstehst du nicht, Bub? Wenn du dich vom Krieg erholt hast, wirst du selber sehen. Jedenfalls musst du deine Elisabeth morgen früh aufsuchen. Und wo überhaupt werdet ihr wohnen? Und was wird aus eurem Leben überhaupt? Sie wohnt bei ihrem Vater. Um wie viel Uhr willst du morgen geweckt werden? Ich weiß nicht, Mama. Ich frühstücke um 8. Dann um 7, bitte, Mama. Geh schlafen, Bub. Gute Nacht. Es war, als wäre die Monarchie nicht zerstört, unser altes Vaterland mit seinen vielfältigen, unverständlichen, aber unverrückbaren Gesetzen, Sitten, Gebräuchen, Neigungen, Gewohnheiten, Tugenden, Lastern noch vorhanden. Ich schlief bald mit dem trostreichen Bewusstsein ein, dass ich zu Hause war, mitten in einem zerstörten Vaterland. Ich schickte unseren alten Hausmeister gegen 9 Uhr früh mit Blumen und einem Brief zu meiner Frau. Ich kündigte meinen Besuch für 11 Uhr vormittags an, wie ich es für gehörig hielt. Um 11 Uhr pünktlich läutete ich. Elisabeth hatte mir sagen lassen, ich möchte sie sofort in ihrem Büro in der Wollzeile aufsuchen. Ich begab mich also in die Wollzeile. An der Tür verkündete eine kleine Tafel: Atelier Elisabeth Trotta. Ich schreckte vor meinem Namen zurück. Servus. Lass dich anschauen. Sie trug eine hochgeschlossene grüne Bluse mit Umlegekragen und langer männlicher Krawatte. Setz dich, nimm von den Zigaretten. Ich bin noch nicht vollkommen eingerichtet. Ich habe das alles selbst aufgebaut, mit diesen beiden Händen. Noch in dieser Woche kommt der Rest des Mobiliars und ein orangefarbener Fenstervorhang. Ach ja. Was hast du die ganze Zeit getrieben? Ich habe mich treiben lassen. Ich danke dir für die Blumen. Du schickst Blumen. Warum hast du nicht telefoniert? Bei uns gibt es kein Telefon. Also, erzähl. Ich erzähle später. Wie du willst. Schau dir meine Mappe an. Das sind meine Entwürfe. Teppiche, Schals, Krawatten, Ringe, Armbänder, Lampenschirme. Sehr originell. Alles kantig. Verstehst du? Nein. Wie solltest du auch? Die Tür wurde aufgerissen und etwas Dunkles wehte herein. Eine junge Frau mit schwarzen, kurzen Haaren, schwarzen, großen Augen, dunkelgelbem Gesicht und starkem Schnurrbartflaum über roten Lippen und kräftigen, blanken Zähnen. Die Frau schmetterte etwas in den Raum, mir Unverständliches. Ich stand auf, sie setzte sich auf den Tisch. Das ist mein Mann. Guten Tag. Du kennst Jolanda Marie nicht? Ich erfuhr also, dass es eine berühmte Frau war. Noch besser als meine Frau verstand sie alles zu entwerfen, was das Kunstgewerbe unbedingt zu erfordern schien. Wo ist der Alte? Er muss bald kommen. Der Alte war mein Schwiegervater. Bald darauf kam er auch und umarmte mich. Er war gesund und munter. Heil zurück. Ende gut, alles gut. Geweißen. Sieh her. Dies alles habe ich mit meinen beiden Händen aufgebaut. Wir gehen ins Stammlokal. Ich wagte nicht zu fragen, welches Restaurant sein Stammlokal war. Nun, es war mein altes, wohlvertrautes, in dem ich mit meinen Freunden so oft gegessen hatte, eines jener alten Gasthäuser von Wien, in denen die Wirte ihre Gäste besser kannten als ihre Kellner und in denen ein Gast kein zahlender Kunde war, sondern ein geheiligter Gast. Nun war aber alles verändert. Fremde Kellner bedienten uns. Ich war fremd hier. Und mit Fremden saß ich und aß ich an einem Tisch. Ihre Gespräche verstand ich nicht. Mein Schwiegervater, meine Frau Elisabeth, Joland Sattmarie sprachen von Ausstellungen. Zeitschriften wollten sie gründen, Plakate drucken lassen, internationale Wirkungen erzielen. Wir nehmen dich mit hinein. Und ich hatte keine Ahnung, wohin er mich mit hineinnehmen wollte. Die Vorstellung allein schon, ich könnte mit hineingenommen werden, bereitete mir Pein. Ich musste mit meinem Schwiegervater sprechen. Ich traf ihn in der Bar des alten Hotels, in der man mich sehr wohl kennen musste. Ja, sie lebten noch alle. Zwei Kellner waren heimgekehrt und der Barmann auch. Es gab noch alte, gute Getränke aus der Zeit vor dem Krieg. Ich muss nun mein Leben regeln. Unser Leben vielmehr. Ich will nichts hinausschieben. Ich muss alles sofort wissen. Ich bin ein systematischer Mensch. Ich will dir alles offen sagen. Erstens weiß ich nicht, ob Elisabeth noch geneigt wäre, mit dir zu leben. Das heißt, ob sie dich liebt. Aber das ist deine, das ist eure Sache. Zweitens, wovon willst du leben? Was kannst du überhaupt? Vor dem Krieg warst du ein reicher junger Mann aus guter Gesellschaft, das heißt aus jener Gesellschaft, der mein Bubi angehört hat. Wo ist mein Schwager? Gefallen. 1916 ist er gefallen. Also, du hast nichts, du hast keinen Beruf. Ich selbst bin Kommerzialrat und sogar geadelt, aber das bedeutet jetzt nichts. Die Heeresverwaltungsstelle ist mir noch Hunderttausende schuldig. Man wird sie mir nicht zahlen. Ich habe nur Kredit und ein wenig Geld auf der Bank. Ich bin noch jung. Ich kann was Neues, was Großes unternehmen. Ich versuche es jetzt, wie du siehst, mit dem Kunstgewerbe. Elisabeth hat ja bei dieser berühmten Joland Sattmarie gelernt, Werkstatt Joland. Unter dieser Marke könnte der Kram in die ganze Welt hinaus. Und außerdem habe ich noch ein paar Eisen im Feuer. Ihr habt kein Geld mehr. Ich weiß es. Deine Frau Mutter ahnt es noch nicht. Ich kann dich irgendwo hineinnehmen, wenn du magst. Aber sprich zuerst mit Elisabeth. Servus. Ich sprach also zuerst mit Elisabeth. Ich erwartete sie in jener Konditorei, wo wir uns früher getroffen hatten. Sie kam nicht allein. Ihre Freundin Joland Sattmarie begleitete sie. Es war mir klar, dass Elisabeth ohne diese Frau nicht gekommen wäre, nicht hätte kommen können. Und ich verstand. Wahrscheinlich hätte Elisabeth eine Frau, in die sie nicht verliebt war, zu unserer Zusammenkunft nicht mitgehen lassen. Ich war ein lächerliches Ding in ihren Augen, Sohn eines kümmerlichen Geschlechts. Entschlossen und geschlossen saßen sie neben mir. Zwischen den beiden war ein stummer, aber sehr deutlicher Bund gegen mich gültig. Manchmal lächelte die eine, und den Bruchteil einer Sekunde später wiederholte sich das gleiche Lächeln um die Lippen der anderen. Ich erkundigte mich nach ihrer Arbeit. Ich vernahm einen Vortrag über die Unfähigkeit Europas, Materialien, Intentionen, Genialität des Primitiven zu erkennen. Notwendig war es, den ganzen verirrten Kunstgeschmack des Europäers auf den rechten, natürlichen Weg zu bringen. Der Schmuck war, soviel ich verstand, ein Nutzgegenstand. Ich zweifelte nicht daran. Ich gebe zu, dass der Kunstgeschmack der Europäer verirrt ist. Ich kann nur nicht einsehen, weshalb lediglich dieser verirrte Kunstgeschmack allein schuld sein soll an dem ganzen Weltuntergang. Vielmehr ist er doch eine Folge. Sicherlich nur ein Symptom. Ich hab dir gleich gesagt, Elisabeth, dass er ein unheilbarer Optimist ist. Habe ich ihn nicht auf den ersten Blick erkannt? Verzeihen Sie, ich bin ein Optimist. Ach, sieh, mit Ihren Symptomen. Um 8 Uhr spricht Harufax über freiwillige Sterilisierung. Vergiss nicht, Elisabeth. Jetzt ist 7. Ich vergesse nicht. Frau Joland erhob sich. Mit einem schnellen Blick befahl sie Elisabeth, ihr zu folgen. Entschuldige. Sie zahlten. Ich kam gar nicht dazu, die Kellnerin zu rufen. Elisabeth drückte mir ein zusammengerolltes Stückchen Papier beim Abschied in die Hand. Fort waren sie zu Harufax, zur Sterilisierung. Ich rollte den kleinen Zettel auf. 10 Uhr abends, Café Museum. Allein. Das Café Museum stank nach Kabit. Es gab kein elektrisches Licht. Ich wartete stumpf und ohne die geringste Lust, Elisabeth wiederzusehen. Ich wartete nur aus Galanterie. Elisabeth kam eine halbe Stunde vor Schluss. Sie war hübsch, wie sie so hereinstürmte, in ihrem halbkurzen Biberpelz, Schnee in den Haaren und in den langen Wimpern und schmelzende Schneetropfen auf den Wangen. Ich habe der Joland gesagt, dass Papa krank ist. Und schon standen Tränen in ihren Augen. Sie begann zu schluchzen. Behutsam nahm ich ihre Hand und küsste sie. Die Zärtlichkeit überfiel mich. Ich legte den Arm um ihre Schultern. Ich bin ja deine Frau. Gewiss. Sie bestellte ein paar Würstel mit Krähen und Bier. Da man nun auch die vorletzte Kabitlampe auslöschte, mussten wir trachten, das Kaffeehaus zu verlassen. Joland erwartet mich. Ich werde dich begleiten. Wir gingen still nebeneinander her. Wir erreichten das Haus der Frau Joland Sattmarie. Hier ist es. Auf Wiedersehen. Ich machte Anstalten, umzukehren. Lass mich nicht. Ich gehe mit dir. Nun, ich nahm sie mit. Ich konnte mit Elisabeth in keines jener Häuser eintreten, in denen man mich aus vergangenen Zeiten vielleicht noch kennen mochte. In dieser großen, verwaisten, finsteren Stadt irrten wir zwei Waisenkinder umher. Elisabeth hielt sich fest an meinem Arm. Ohne dass wir es wussten, gingen wir über die Augartenbrücke. Ein winziges Sternlicht leuchtete von einem Haus in der unteren Augartenstraße. Wir gingen ihm entgegen. Die Tapeten waren giftgrün. Es gab keine Beleuchtung. Der Portier zündete eine Kerze an, ließ ein paar Tropfen abschmelzen und klebte sie auf den Nachttisch. In diesem Zimmer, in dieser Nacht liebte ich Elisabeth. Ich bin gefangen. Du bist nicht gefangen. Die Joland hat mich gefangen genommen. Du bist bei mir. Du bist meine Frau. Alle Geheimnisse ihres Körpers suchte ich zu erforschen. Und ihr Körper hatte deren viele. Ein jugendlicher Ehrgeiz gebot mir, alle Spuren auszulöschen, die Joland zurückgelassen haben könnte. Langsam kroch der winterliche Morgen über die giftgrüne Tapete. Elisabeth weckte mich. Wir kleideten uns hastig an in einer unbenennbaren Scham. Die Tramways verkehrten noch nicht. Wir gingen eine Stunde gegen den körnigen Regen bis zum Haus Elisabeths. Sie verabschiedete sich und wandte sich nicht um. Es war 8 Uhr. Meine Mutter saß schon beim Frühstück, wie an allen Tagen. Guten Morgen, Mama. Servus, Bub. Du hast also deine Elisabeth getroffen. Ich weiß es, dein Schwiegervater war gestern hier. Wenn ich mir ein wenig Mühe gebe, verstehe ich ihn vollkommen. Er war circa 2 Stunden hier. Er hat mir erzählt, dass du mit ihm gesprochen hast. Ich habe ihm gesagt, dass ich es von dir erfahren könnte. Aber er hat sich nicht aufhalten lassen. Du willst also dein Leben ordnen, habe ich gehört. Was sagt Elisabeth dazu? Ich war mit dir zusammen, Mama. Wo? Warum nicht hier? Ich hab's nicht gewusst, Mama. Es war zu spät. Er will dich also irgendwo mit hineinnehmen, sagte er. Du kannst nichts. Du kannst keine Frau ernähren. Ich weiß nicht, wo er dich hineinzunehmen gedenkt. Immerhin müsstest du irgendeine Beteiligung aufbringen. Und wir haben nichts. Es ist alles in Kriegsanleihe angelegt. Verloren also. Wie der Krieg. Uns bleibt dieses Haus. Man könnte, meinte er, eine Hypothek aufnehmen. Du könntest einmal mit unserem Dr. Kniova sprechen. Aber wo sollst du arbeiten? Was sollst du arbeiten? Verstehst du etwas von diesem Kunstgewerbe? Dein Schwiegervater versteht sehr viel davon. Sein Vortrag war noch ausführlicher als der von deiner Elisabeth. Und was ist das für eine Frau, Professor Jolant Keschkemet? Sattmarie, Mama. Meinetwegen Sekai. Also, wer ist das? Sie hat kurze Haare, Mama, und ich kann sie nicht leiden. Und Elisabeth ist ihre Freundin? Eine sehr gute Freundin. Eine sehr gute, sagst du? Jawohl, Mama. Aha. Dann lass das, Bub. Ich kenne derlei Freundschaften. Vom Hörensagen. Es genügt mir. Ich habe manches gelesen, Bub. Du ahnst nicht, wie viel ich weiß. Ein Freund wäre besser gewesen. Frauen sind kaum abzuschaffen. Seit wann gibt's Frauen, die Professoren sind? Und von welcher Wissenschaft ist diese Keschkemet? Sattmarie, Mama. Meinetwegen Lokatosch. Also, was willst du gegen einen weiblichen Professor, Bub? Ein Ringkämpfer oder ein Schauspieler, das ist was anderes. Diese Frau kann nichts gegen mich. Elisabeth liebt mich, ich bin dessen sicher. Gestern zum Beispiel... Und heute? Heute ist sie wieder bei der Professor Holaschi. Sattmarie, Mama. Ich gebe nichts auf derlei Name, Bub, das weißt du. Korrigier mich nicht immer zu. Gedenkst du, mit Elisabeth zu leben, so musst du sie erhalten. Du musst also, wie dein Schwiegervater sagt, eine Hypothek auf unser Haus aufnehmen. Dann musst du dich irgendwo hineinnehmen lassen, wie dein Schwiegervater sagt. Sag ich, unser Haus. Es ist dein Haus. Dann muss diese Professorin mit dem verflixten Namen sich damit begnügen, neue Korallen aus Tannenzapfen herzustellen. Gottes Namen. Im Parterre haben wir noch eine Wohnung frei. 4 Zimmer, glaube ich. Der Hausmeister weiß es. Ich habe noch etwas auf der Bank. Ich teile mit dir. Frag den Dr. Kinjova, wie viel. Kochen können wir gemeinsam. Kann Elisabeth kochen? Ich glaube nicht, Mama. Ich hab's einmal gekonnt. Ich werde mich wohl schon erinnern. Hauptsache ist, dass du mit Elisabeth leben kannst. Und sie mit dir. Geh in die Stadt, Bub. Such deine Freunde auf. Vielleicht leben sie noch. Ich ging zum Stellmacher ins Kriegsministerium, um mich nach meinen Freunden zu erkundigen. Er saß da, hinter dem alten Schreibtisch, in seinem alten Zimmer. Aber er war in Zivil, in einem seltsamen, allzu weiten Anzug. Chojnitski lebt noch. Er wohnt auf der Wieden. Und Dvořák? Dvořák, Sešeny, Hallersberg, Lichtental und Strohhofer spielen jeden Tag Schach im Café Josefinum in der Währinger Straße. Stejskal, Halasch und Grünberger sind verschollen. Ich ging zuerst zu Chojnitski auf der Wieden. Er saß in seinem Salon in seiner alten Wohnung. Er war kaum zu erkennen, denn er hatte sich den Schnurrbart rasieren lassen. Ich habe ihn mir abrasieren lassen, damit ich wie mein Diener aussehe. Ich bin mein eigener Lakai. Ich öffne mir selber die Tür, ich putze mir selbst die Stiefel, ich klingle, wenn ich was brauche, und komme selbst herein, Herr Graf befehlen. Zigaretten, hierauf schicke ich mich in die Tabaktrafik. Essen kann ich noch umsonst bei der Alten. Wein bekomme ich noch beim Dicken in Hitzing. Und der Xandl ist verrückt im Steinhof. Verrückt? Total verrückt. Jede Woche besuche ich ihn. Das Krokodil, unser Onkel, hat die Güter mit Beschlag belegt. Er ist der Kurator Xandls. Ich habe gar kein Einspruchsrecht. Diese Wohnung ist verpfändet. Noch 3 Wochen kann ich hierbleiben. Und du, Trotter? Ich will eine Hypothek auf unser Haus nehmen. Ich habe geheiratet, du weißt. Ich muss eine Frau erhalten. Oh, geheiratet, ja. Das habe ich auch. Aber meine Frau ist in Polen. Möge Gott sie dort erhalten. Lange und gesund. Ich habe mich entschlossen, dem Allmächtigen alles zu überlassen. Er hat mir die Suppe eingebrockt. Die Untergangssuppe. Und ich weigere mich, sie auszulöffeln. An allem seid ihr schuld. Ihr Gelichter. Ihr habt mit euren leichtfertigen Kaffeeauswitzen den Staat zerstört. Mein Xandl hat es immer prophezeit. Ihr habt nicht sehen wollen, dass diese Alpentrottel und die Sudetenböhmen, diese kretäischen Nibelungen unsere Nationalitäten so lange beleidigt und geschändet haben, bis sie anfingen, die Monarchie zu hassen und zu verraten. Nicht unsere Tschechen, nicht unsere Serben, nicht unsere Polen, nicht unsere Rutenen haben verraten, sondern nur unsere Deutschen, das Staatsvolk. Aber meine Familie ist slowenisch. Verzeih, ich habe nur keinen Deutschen in der Nähe. Einen Sudetendeutschen her und ich erwürge ihn. Gott strafe die Sudeten. Markomannische Quadratschädel. Gehen wir. Komm, wir ziehen ins Josephinum. Ich fühlte mich wohl. Ich war wieder zu Hause. Wir hatten alle Stand und Rang und Namen, Haus und Geld und Wert verloren. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und jeder von uns beneidete die Gefallenen. Sie ruhten unter der Erde und im nächsten Frühling würden Veilchen aus ihren Gebeinen wachsen. Wir aber waren heillos unfruchtbar heimgekehrt, für den Tod untauglich befunden. Der Frühling nahte, der Wiener Frühling, dem keines der winterlichen Chansons jemals etwas anhaben konnte. In unserem Stammcafé machten wir Witze, spielten wir Schach und Tarock, wir verloren und gewannen wertloses Geld. Für meine Mutter bedeutete der Frühling so viel, dass sie, vom 15. April angefangen, 2-mal monatlich in den Prater fuhr, nicht nur einmal, wie im Winter. Sie hatte mit einem der wenigen Fiaker akkordiert. Er kam pünktlich 2-mal im Monat um 9 Uhr morgens. Herr Xaver, erzählen Sie mal was. Mein Sohn sagt, dass der Kapitalismus erledigt ist. Er sagt nicht mehr Vater zu mir, er nennt mich Formerwerknoden. Er ist ein guter Kopf. Er weiß, was er will. Von meinen Pferden versteht er nichts. Bin ich auch ein Kapitalist? Freilich. Alle, die nicht arbeiten und dennoch leben, sind Kapitalisten. Und die Bettler? Die arbeiten nicht, fahren aber auch nicht im Fiaker zur Bratwurstspitz. Wir sehen, gnädige Frau. Eine neue Persönlichkeit tauchte in unserem Leben auf. Ein gewisser Kurt von Stettenheim. Geradewegs aus der Mark Brandenburg gekommen und um jeden Preis entschlossen, das Kunstgewerbe in der Welt zu verbreiten. Er sah aus wie eine Mischung von internationalem Tennismeister und landschaftlich zu fixierendem Rittergutsbesitzer, mit einem leichten Einschlag von Ozean und Reederei. Er versprach, sich am Atelier Elisabeth Trotter reichlich zu beteiligen. Ein paar Mal brachte uns mein Schwiegervater zusammen. Ich kenne einen Grafen Trotter. Sie irren, es gibt nur baronisierte Trotters, wenn sie noch leben. Gewiss. Entsinne mich, war Baron, der alte Oberst. Sie irren sich noch. Mein Onkel ist Bezirkshauptmann. Ah, bedaure. Herr von Stettenheim hatte die Idee, unsere Firma Jolan-Werkstätte zu nennen. So wurde sie auch im Register eingetragen. Elisabeth liebte mich, ich war dessen gewiss. Angst hatte sie vor der Frau Professor Joland. Seitdem Herr von Stettenheim als dritter Teilnehmer in unsere Jolan-Werkstätte eingetreten war, betrachteten mich mein Schwiegervater und die Frau Professor als eine störende Erscheinung, ein Hindernis auf dem Weg des Kunstgewerbes. Ich war lediglich noch der Ehemann Elisabeths. An den Abenden, an denen ich Elisabeth abholte, sprachen wir weder von Stettenheim, noch von der Frau Professor Jolan Zatmari, noch vom Kunstgewerbe. Kein Zweifel. Elisabeth liebte mich. Ich wartete auf den Augenblick, an dem sie mir aus freien Stücken sagen würde, dass sie ganz zu mir wolle. Unsere Wohnung im Parterre wartete. Ende des Sommers stellte es sich heraus, dass unsere Jolan-Werkstätten gar nichts eintrugen. Ich sollte eine zweite, weit höhere Hypothek auf unser Haus aufnehmen. Ich sprach mit meiner Mutter. Sie wollte nichts davon wissen. Ich erzählte es meinem Schwiegervater. Du bist unfähig. Ich hab's immer gewusst. Ich werde selbst hingehen. Er ging zu meiner Mutter, nicht allein, sondern mit dem Herrn von Stettenheim. Das Verwunderliche ereignete sich. Der Herr von Stettenheim gefiel meiner Mutter. Das Ei des Kolumbus, gnädige Frau. Das Ei des Kolumbus. Wir nehmen noch eine zweite Hypothek auf. Charmant. Sehr charmant, Herr von Stettenheim. Jetzt verstehe ich. Mhm. Jetzt verstehe ich. Unser Advokat Kinjova wehrte sich zuerst. Ich warne Sie. Ein aussichtsloses Geschäft. Ihr Herr Schwiegervater, ich weiß, es hat gar kein Geld mehr. Ich habe mich erkundigt. Dieser Herr von Stettenheim lebt von den Darlehen, die Sie aufnehmen. Er behauptet, am Tattersaal im Berliner Tiergarten beteiligt zu sein. Mein Berliner Kollege teilt mir mit, dass es nicht wahr ist. So wahr ich ein Freund Ihres seligen Vaters war, ich sage Ihnen die Wahrheit. Die Frau Professor Jolan Zatmari ist ebenso wenig Professor wie ich. Sie hat keine von den Wiener oder Budapester Akademien jemals besucht. Ich warne Sie, Herr Trotter, ich warne Sie. Genug der Erlöser. Aber Sie wollen ja das Kunstgewerbe erlösen. Ihre Frau Mama wollte das Vaterland erlösen. Sie hat das ganze beträchtliche Vermögen in Kriegsanleihen angelegt. Eine lächerliche Lebensversicherung bleibt noch. Ihre Frau Mama bildet sich wahrscheinlich ein, sie reichte für das beschauliche Alter aus. 2 Monate könnte sie knapp davon leben. Sie haben keinen Beruf. Sie werden wohl auch keinen finden. Aber wenn Sie nicht etwas zu verdienen anfangen, werden Sie untergehen. Ich rate Ihnen, Sie haben ein Haus. Machen Sie daraus eine Pension. Versuchen Sie es Ihrer Frau Mama begreiflich zu machen. Diese Hypothek ist nicht die letzte, die Sie aufnahmen. Sie werden noch eine dritte und eine vierte brauchen, glauben Sie mir. Eines Tages trat Herr von Stettenheim mir aus unserem Haustor entgegen, gerade als ich heimkehren wollte. Ich muss fort. Elisabeth saß bei meiner Mutter. Offenbar war sie mit dem Herrn von Stettenheim zusammen hierher gekommen. Ich bin Herrn von Stettenheim vor dem Haustor begegnet. Ja, er hat mich hierher begleitet. Er war eine Viertelstunde mit uns. Er hat Sorgen, der Arme. Er braucht Geld. Das ist es. Es hat heute Krach bei uns gegeben. Um dir es gleich zu sagen, die Joland hat Geld verlangt. Was? Man hat ihr es geben müssen. Es ist das erste Mal, dass sie Geld verlangt hat. Sie lässt sich nämlich scheiden. Stettenheim braucht es dringend, dieses Geld. Mein Vater hat in diesen Tagen Zahlungen, sagt er. Ich habe Stettenheim hierher begleitet. Meine Mutter hat ihm Geld gegeben? Ja. Bargeld? Einen Scheck. Wie hoch? 10.000. Ich begann, was ich noch niemals früher gewagt hatte, auf und ab durchs Zimmer zu wandeln, vor den strengen und erschrockenen Augen meiner Mutter. Mein ganzer lang aufgesparter Groll gegen Stettenheim, gegen Joland, gegen meinen Schwiegervater überwältigte mich. Der Saupreuß. Mutter, ich verbiete dir noch einmal Schecks ohne meine Einwilligung auszustellen. Und dir, Elisabeth, verbiete ich noch einmal meiner armen Mutter, irgendwelche Leute, die Geld brauchen, zuzuführen. Irgendwelche dahergelaufenen Leute. Auch die Professorin will ich nicht mehr sehen. Vom Kunstgewerbe will ich nichts mehr wissen. Um alles zu ordnen, Elisabeth. Du ziehst hierher. Zu mir. Dein Vater war auch so. Sein Vater war manchmal wie ein Gewitter. Er hat so viel Teller zerbrochen, so viel Teller, wenn er böse war. Jedes halbe Jahr, es war wie eine Krankheit. Mein Schwiegervater hatte, wie viele Menschen seiner Art, auf den Sturz des französischen Franken spekuliert. Es war eine falsche Spekulation. Von den vielen Eisen im Feuer blieb ihm kein einziges mehr. Auch die Jolan-Werkstätte brachte gar nichts ein. Er wandte sich plötzlich dem Zeitungsbetrieb zu. Er beteiligte sich an der sogenannten Montagszeitung. Von unserem Haus blieb uns nach Abzug der Hypotheken kaum noch ein Drittel. Und als man das neue Geld einführte, erwies es sich, dass von dem Guthaben meiner Mutter in der Bank Frussi kaum ein paar tausend Schilling verblieben waren. Als erster verschwand Herr von Stettenheim aus unserer Welt. Er schrieb nicht einmal einen Abschiedsbrief. Er telegrafierte nur: Dringendes Rendezvous, kehre wieder, Stettenheim. Die Frau Professor Joland Sattmarie hielt am längsten aus. Seit Wochen schon war mein Schwiegervater im Begriff, sein Haus an die Gemeinde Wien zu verkaufen. Die halbe Welt hatte sich verändert, aber die Frau Joland Sattmarie blieb, wo sie gewesen war, im Hotel Regina. Sie war entschlossen, keine einzige ihrer Gewohnheiten, Sitten und Gebräuche aufzugeben. Ihre Scheidung war gelungen, ihr Mann zahlte ihr monatlich. Warum blieb sie noch immer? Wozu machte sie noch immer ihre Entwürfe? Weshalb ging Elisabeth regelmäßig jeden Tag zu ihr? Ich bin wie in ein Loch gefallen. Ich liebe dich. Die Frau lässt mich nicht los. Ich weiß nicht, was sie treibt. Wir wollen mit meiner Mutter sprechen. Wir gingen zu mir nach Hause. Es war schon spät am Abend, aber meine Mutter wachte noch. Mama, ich habe Elisabeth hergebracht. Gut, sie soll nur bleiben. Zum ersten Mal schlief ich mit Elisabeth in meinem Zimmer. Unter unserem Dach. Ich will ein Kind von dir. Ich bin deine Frau. Ich will schwanger von dir sein. Ich will von der Joland weg. Sie ekelt mich. Ich will ein Kind. Seit jenem Morgen blieb Elisabeth in unserem Hause. Von der Frau Professor Joland Sattmarie kam noch ein kurzer Abschiedsbrief. Sie fuhr nach Budapest, wo sie hingehören mochte. Wo bleibt denn die Frau Professor Kitschke mit? In Budapest, Mama. Sie wird noch kommen. Wir wohnten nun alle in einem Haus und es ging ziemlich gut. Dr. Kinjova beharrte obstinat auf seine Idee, wir sollten eine Pension gründen. So gründeten wir eine Pension. Mit dem Eifer, mit dem etwa ein Versessener die patentierte Anerkennung einer seiner Erfindungen betreibt, bemühte sich der Dr. Kinjova um unsere Konzession, die wir dazu benötigten. Sie haben 12 Zimmer im Ganzen zu vermieten. Ihre Frau Mutter bleiben 2, Ihnen und Ihrer Frau 4. Sie brauchen auch noch ein Dienstmädchen, ein Telefon, 8 Betten und Klingeln. Und ehe wir es uns noch versehen hatten, brachte er Dienstmädchen, Telefon, Installateure, gemietete Betten. Es galt auch Mieter zu finden. Chojnitzki, Stejskal, Halasch, Grünberger, Dvorak, Sescheny, Hallersberg, Lichtenthal, Strohhofer. Sie waren alle sozusagen obdachlos geworden. Ich brachte sie in unsere Pension. Der Einzige, der die Miete im Vornherein bezahlte, war der Baron Hallersberg. Zu meiner Überraschung war meine Mutter über diese, unsere Pension, entzückt. In unserem Hause schlief ich nun an der Seite meiner Frau. Es erwies sich bald, dass sie einen ausgeprägten Sinn für die sogenannte Häuslichkeit besaß. Mein Haus war's. Meine Frau war sie. Im Herbst bekamen wir einen unerwarteten Besuch. Es war mein Vetter Josef Branko. Er kam des Morgens, genauso wie er zum ersten Mal eingetroffen war, und so, als ob gar nichts in der Zwischenzeit geschehen wäre. Als hätten wir keinen Weltkrieg überstanden. Als wäre er nicht mit Mannes Reisiger und mir in der Gefangenschaft gewesen. Als wäre unser Land nicht zerfallen. So kam er an, mein Vetter, der Maroni-Brater. Mit seinen Kastanien, mit seinem Maulesel. Schwarz von Haaren und Schnurrbart. Braun von Angesicht und dennoch goldig leuchtend wie eine Sonne. Mein Sohn ist gesund und munter. Er geht in Dubrovnik zur Schule. Die Schwester ist glücklich verheiratet. Sie hat 2 Kinder, 2 Buben, Zwillinge. Beide heißen sie Branko. Ihr Vater, mein Schwager, ist leider gefallen. Was ist mit Mannes Reisiger geschehen? Ja, das ist eine schwere Sache. Er wartet unten, er wollte nicht heraufkommen. Ich lief hinunter, um ihn zu holen. Ich erkannte ihn nicht sofort. Er hatte einen eisgrauen, wilden Bart. Warum bist du nicht sofort heraufgekommen? Seit einem Jahr, Herr Leutnant, wollte ich Sie besuchen. Ich war in Polen, in Swartogod. Ich wollte wieder der Fiaker Mannes Reisiger werden, aber was ist die Welt, was ein Städtchen, was ein Mensch, was gar ein Fiaker gegen Gott? Gott hat die Welt verwirrt. Das Städtchen Swattergott hat er vernichtet. Krokus und Gänseblümchen wachsen dort, wo unsere Häuser gestanden haben, und meine Frau ist auch schon tot. Eine Granate hat sie zerrissen, wie andere Swattergotter auch. Also bin ich nach Wien zurückgekommen. Hier ist wenigstens mein Sohn Ephraim. Was macht er jetzt? Mein Ephraim ist ein Genie. Er spielt nicht mehr. Er hat es nicht nötig, sagt er. Er ist Kommunist. Redakteur der Roten Fahne. Er schreibt prächtige Artikel. Hier sind sie. Bitte, lesen Sie sie mir vor. Ich las ihm und Josef Branko einen nach dem anderen mit lauter Stimme vor. Elisabeth kam aus dem Zimmer. Später versammelten sich bei mir, wie gewöhnlich an jedem Nachmittag, auch unsere Pensionäre, meine Freunde. Ich darf eigentlich nicht in Wien bleiben. Ich habe eine Ausweisung. Mein Sohn Ephraim hat mir einen falschen Pass verschafft. Hier ist er. Illegal. Mein Sohn Ephraim braucht nicht mehr zu spielen. Er wird Minister, wenn die Revolution kommt. Die Weltrevolution wird kommen. In diesem Jahr sind die Kastanien schlecht geraten. Auch sind viele wurmig. Ich verkaufe jetzt mehr gebratene Äpfel als Maroni. Wie seid ihr überhaupt herausgekommen? Gott hat geholfen. Man hat das Glück gehabt, einen russischen Korporal zu töten. Josef Branko hat ihm ein Bein gestellt und einen Stein auf den Kopf geschlagen. Dann zog ich mir seine Uniform an, nahm sein Gewehr und führte Josef Branko bis nach Schmerinka. Und da war die Okkupationsarmee. Branko meldete sich sofort. Er hat auch noch kämpfen müssen. Ich bin bei einem guten Juden geblieben, in Zivil. Branko hat die Adresse gehabt und wie der Krieg aus war, ist er zu mir gekommen. Da kam auch Chojnitzki ins Zimmer, um wie jeden Tag Kaffee mit mir zu trinken. Und was macht Ihr Sohn Ephraim, der Musiker? Er braucht keine Musik mehr, er macht die Revolution. Wir haben schon ein paar. Nicht, dass Sie glauben, ich hätte etwas dagegen, aber die Revolutionen von heute haben einen Fehler. Sie gelingen nicht. Ihr Sohn Ephraim wäre besser bei der Musik geblieben. Man braucht jetzt ein Visum für jedes Land extra. Zeit meines Lebens habe ich sowas nicht gesehen. Jedes Jahr habe ich überall verkaufen können, in Böhmen, Mähren, Schlesien, Galizien und allen anderen Kronländern. Und jetzt ist alles verboten. Und dabei habe ich einen Pass. Mit Fotografie. Im April des folgenden Jahres bekam Elisabeth ein Kind. Ich war nicht der Trotter mehr. Ich war der Vater meines Sohnes. Ich nannte ihn Franz Josef Eugen. Im Nu gewann ich es lieb, dieses Lebewesen, meinen Lenden entsprossen. Meine Mutter nahm ihren eben angekommenen Enkel so auf, als hätte sie ihn selbst ausgetragen. Und auf Elisabeth übertrug sie den Rest ihrer Liebesfähigkeit, der ihr noch verblieben war. Es war, als ob sie nur diesen Enkel abgewartet hätte, um sich zum Sterben bereit zu machen. Eines Nachmittags erschien sie nicht mehr in unserem Zimmer im Parterre. Eines unserer beiden Dienstmädchen berichtete, meine Mutter hätte Kopfweh. Es war kein Kopfweh. Meine Mutter hatte der Schlag getroffen. Sie war rechtzeitig gelähmt. Elisabeth, in den ersten Monaten eine hingebungsvolle Mutter, entfernte sich allmählich von unserem Sohn. Sie begann mit der Zeit oft und ohne Grund das Haus zu verlassen. Sie sprach oft von einer Freundin, einer Schneiderin, einem Bridgeclub. Manchmal sahen wir uns tagelang nicht. Ich ging mit meinen Freunden ins Café Wimmerl. Zu Chojnitzkis Pflichten gehörte es, die Zeitungen zu lesen, Referate über die Politik zu halten. Jeden Sonntag fuhr er nach Steinhof, seinen verrückten Bruder zu besuchen. Privat ist mein armer Bruder komplett verrückt. Was die Politik betrifft, gibt es keinen Zweiten, der so gescheit wäre wie er. Heute zum Beispiel hat er zu mir gesagt, Österreich ist kein Staat, keine Heimat, keine Nation. Es ist eine Religion. Die Klerikalen und die klerikalen Trottel, die jetzt regieren, machen eine sogenannte Nation aus uns. Aus uns. Die wir eine Übernation sind. Die einzige Übernation, die in der Welt existiert hat. Aber es gibt eine spezielle Trottelei der Ideologen. Die Sozialdemokraten haben verkündet, dass Österreich ein Bestandteil der Deutschen Republik sei. Wie sie überhaupt die widerwärtigen Entdecker der sogenannten Nationalitäten sind. Und die christlichen Alpentrottel folgen den Sozialdemokraten. Auf den Bergen wohnt die Dummheit, so sagt mein Bruder. Und zu glauben, dass dieser Mann verrückt ist, also ich bin überzeugt, er ist es gar nicht. Ohne den Untergang der Monarchie wäre er gar nicht verrückt geworden. Wir beweinten nicht. Wir verschwiegen sozusagen unser verlorenes Vaterland. Manchmal begannen wir plötzlich ohne Verabredung alte Militärlieder zu singen. Lebendig waren wir und leibhaft vorhanden, aber Tote waren wir in Wirklichkeit. Eines Tages begleitete ich Hojnicki nach Steinhof zu dem allwöchentlichen Besuch bei seinem Bruder. Dieser kannte seinen Bruder nicht. Er verlangte seinen Strumpf. Er strickte, seitdem er im Irrenhaus war, mit unermüdlichem Eifer. Ich stricke die Monarchie. Ich habe nicht die Ehre, sie zu kennen. Ich heiße Trotta. Trotta war der Held von Solferino. Er hat dem Kaiser Franz Josef das Leben gerettet. Der Trotta ist schon lange tot. Mir scheint, Sie sind ein Schwindler. An dem gleichen Tag erfuhr ich, weshalb meine Frau so lange und so oft vom Hause wegblieb. Als ich nämlich nach Hause kam, traf ich dort die beiden einzigen Menschen, die ich wirklich hasste. Die Frau Professor Jolan Szatmári und den Herrn Kurt von Stettenheim. Es stellte sich heraus, dass sie schon seit Wochen wieder in Wien waren. Sie hatten das Kunstgewerbe aufgegeben. Sie waren nunmehr ganz dem Film hingegeben. Ich möchte unbedingt Schauspielerin werden. Der Film ruft mich. Eines Tages verschwand sie auch. Und sie hinterließ mir folgenden Brief. Mein lieber Mann, deine Mutter hasst mich und du liebst mich nicht. Ich fühle mich berufen. Ich folge Joland und Stettenheim. Verzeih mir, der Ruf der Kunst ist mächtig. Elisabeth. Diesen Brief zeigte ich meiner gelähmten Mutter. Sie las ihn zweimal. Bub, wenn du jemals Elisabeth wieder siehst, aber ich glaube nicht, es wird nicht, sag ihr, dass ich sie niemals habe leiden mögen. Ich sterbe. Ich halte nichts von jenen frommen Menschen, die im Sterben lügen, edelmütig werden. Jetzt bring mir deinen Sohn noch einmal sehen und dann schick ihn weg, weit fort. Hier nicht, nicht. Aufwachsen. Geh, geh. Ich will allein sterben. Mein Kind hatte keine Mutter mehr. Die Mutter meines Kindes war in Hollywood, eine Schauspielerin. Die Großmutter meines Sohnes war eine gelähmte Frau. Sie starb im Februar. Sie starb so, wie sie gelebt hatte. Nobel und still. Sie starb in der Nacht der Revolution. Die Schüsse knallten durch die nächtliche Stadt. Und Hojnicki erzählte uns beim Abendessen, dass die Regierung auf die Arbeiter schieße. Dieser Dollfuß will das Proletariat umbringen. Gott strafe mich nicht, ich kann ihn nicht leiden. Es liegt in seiner Natur, sich selbst zu begraben. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Als meine Mutter begraben wurde am Zentralfriedhof, zweites Tor, schoss man immer noch in der Stadt. Wir begruben meine Mutter um 10 Uhr vormittags. Ich verkaufte das Haus, ich behielt nur die Pension. Es war, als hätte der Tod meiner Mutter alle meine Freunde aus unserem Haus vertrieben. Sie zogen fort, einer nach dem anderen. Wir trafen uns nur noch im Café Wimmerl. Ich kümmerte mich nicht mehr um die Welt. Meinen Sohn schickte ich zu meinem Freund Lavaraville nach Paris. Allein blieb ich. Ich hatte schon wochenlang keine Zeitungen mehr gelesen. Ausgeschaltet war ich. Ausgeschaltet unter den Lebendigen bedeutet so etwas Ähnliches wie exterritorial. Und auch die Aufregung meiner Freunde selbst an diesem Freitagabend schien mir überflüssig. Bis zu jener Sekunde, da die Tür des Cafés aufgerissen wurde und ein seltsam bekleideter junger Mann auf der Schwelle erschien. Er trug nämlich schwarze Ledergamaschen, ein weißes Hemd und eine Art von Militärmütze, die mich gleichzeitig an eine Bettschüssel und an eine Karikatur unserer alten österreichischen Kappen erinnerte. Volksgenossen, die Regierung ist gestürzt. Eine neue deutsche Volksregierung ist vorhanden. Einen Augenblick später fand ich mich allein. Alle meine Freunde standen nämlich von ihren Sitzen auf. Und sie gingen, ohne mich noch einmal anzusehen. Nach 10 Minuten kam der jüdische Cafetier Adolf Feldmann hinter seiner Theke hervor. Im Überrock und einen steifen Hut auf dem Kopf. Herr Baron, wir nehmen Abschied. Für immer? Wenn wir uns einmal irgendwo in der Welt wiedersehen sollten, werden wir einander erkennen. Morgen kommen Sie bestimmt nicht mehr her wegen der neuen deutschen Volksregierung, nämlich gehen Sie heim. Oder gedenken Sie, hier sitzen zu bleiben? Ich bleibe hier wie alle Nächte. Dann leben Sie wohl, Herr Baron. Ich lösche die Lampen aus. Hier sind zwei Kerzen. Und damit zündete er zwei bleiche Kerzen an. Und ehe ich mir noch von meinem Eindruck, er hätte mir Totenkerzen angezündet, eine Rechenschaft geben konnte, waren alle Lichter im Café erloschen. Und blass, mit einem schwarzen steifen Hut auf dem Kopf, ein Totengräber eher als der joviale silberbärtige Jude Adolf Feldmann, übergab er mir ein wuchtiges Hakenkreuz aus Blei. Für alle Fälle, Herr Baron, bleiben Sie ruhig bei Ihrem Schnaps. Ich lasse den Rollbalken zu und wenn Sie gehen wollen, können Sie ihn von innen aufmachen. Die Stange steht rechts neben der Tür. Ich möchte zahlen. Dafür ist heute keine Zeit. Und schon war er verschwunden. Und schon hörte ich vor der Tür den Rollbalken niederrollen. Ich fand mich also allein am Tisch vor den zwei Kerzen. Sie klebten am falschen Marmor. Und sie erinnerten mich an eine Art weißer, aufrechter, angezündeter Würmer. Franz, zahlen! Aber nicht der Oberfranz kam, sondern der Wachhund, der ebenfalls Franz hieß und den ich eigentlich nie hatte leiden mögen. Obwohl ich sein Feind war, rieb er sein Gesicht an meinem Knie und bat mich gleichsam um Pardon. Und die Kerzen brannten. Meine Totenkerzen? Und von der Peterskirche kamen keine Glocken. Und ich habe nie eine Uhr bei mir. Und ich wusste nicht, wie spät es war. Franz, zahlen! Der Hund stieg auf meinen Schoß. Ich nahm ein Stück Zucker und reichte es ihm. Er nahm es nicht, er winselte nur. Und hierauf leckte er mir die Hand. Jetzt blies ich eine Kerze aus. Die andere löste ich vom falschen Marmor los und ging zur Tür und stieß mit der Stange den Rollbalken von innen auf. Als ich auf die Straße trat, die Stange in der Hand, um den Rollbalken wieder hinunterzuziehen, sah ich, dass mich der Hund Franz nicht verlassen hatte. Er folgte mir. Er konnte nicht bleiben. Er war ein alter Hund. Franz, zahlen! Ich ging durch leere Straßen mit einem fremden Hund. Er war entschlossen, mir zu folgen. Wohin? Ich wusste es ebenso wenig wie er. Die Kapuzinergruft, wo meine Kaiser liegen, begraben in steinernen Särgen, war geschlossen. Der Bruder Kapuziner kam mir entgegen. Was wünschen Sie? Ich will den Sarg meines Kaisers Franz Josef besuchen. Gott segne Sie. Gott erhalte. Psst. Wohin soll ich jetzt? Ein Trotter. Die Kapuzinergruft. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Nach einem Roman von Josef Roth. Mit Michael Rotschopf als Franz Ferdinand Trotter, Cornelius Obonja als Josef Branko Trotter, Johannes Zeiler als Manes Reisiger, Birgit Doll als Mutter von Franz Ferdinand Trotter, Peter Simonischek als Schwiegervater, Vater von Elisabeth, Johannes Silberschneider als Graf Chojnicki, Thomas Reisinger als Oberstleutnant Stellmacher, Gerti Drassel als Elisabeth, Regina Fritsch als Joland Zatmari, Michael Mertens als Herr von Stettenheim, Peter Matic als Advokat Kinjova, Maria Urban als Frau Fanny, Hermann Scheidleder als Fiaker, Helmut Bohatsch als Bruder Chojnickis, Stefano Bernardin als junger Mann, Fritz Hammel als Cafetier und Roland Knie als Kapuziner. Komposition Max Nagel. Geige Anne Harvey Nagel. Trompete Lorenz Raab. Horn Christoph Walder. Klavier Clemens Wenger.